Und der Herr redete mit Mose und sprach: Sage den Kindern Israels, welcher unter den Kindern Israels oder ein Fremdling, der in Israel wohnet, seines Samens dem Moloch gibt, der soll des Todes sterben, das Volk im Lande soll ihn steinigen. Und ich will mein Antlitz setzen wider solchen Menschen und will ihn aus seinem Volk rotten, dass er dem Moloch seinen Samen gegeben und mein Heiligtum verunreiniget und meinen heiligen Namen entheiligt hat. Und wo das Volk im Lande durch die Finger sehen würde dem Menschen, der seines Samen dem Moloch gegeben hat, dass es ihn nicht tötet, so will doch ich mein Antlitz wider denselben Menschen setzen und wider sein Geschlecht und will ihn und alle, die ihm nachgehuret haben mit dem Moloch, aus ihrem Volk rotten. Wenn eine Seele sich zu den Wahrsagern und Zeichendeutern wenden wird, dass sie ihnen nachhuret, so will ich mein Antlitz wider dieselbe Seele setzen und will sie aus ihrem Volk rotten. Darum heiliget euch und seid heilig, denn ich bin der Herr, euer Gott. Und haltet meine Satzungen und tut sie, denn ich bin der Herr, der euch heiliget. Wer seinem Vater oder seiner Mutter fluchet, der soll des Todes sterben. Sein Blut sei auf ihm, dass er seinem Vater oder Mutter gefluchet hat. Wer die Ehe bricht mit jemandes Weibe, der soll des Todes sterben. Beide, Ehebrecher und Ehebrecherin, darum, dass er mit seines nächsten Weibe die Ehe gebrochen hat. Wenn jemand bei seines Vaters Weibe schläft, dass er seines Vaters Scham geblößet hat, die sollen beide des Todes sterben, ihr Blut sei auf ihnen. Wenn jemand bei seiner Schnur schläft, so sollen sie beide des Todes sterben, denn sie haben eine Schande begangen, ihr Blut sei auf ihnen. Wenn jemand beim Knaben schläft, wie beim Weibe, die haben ein Gräuel getan und sollen beide des Todes sterben, ihr Blut sei auf ihnen. Wenn jemand ein Weib nimmt und ihre Mutter dazu, der hat ein Laster verwürgt. Man soll ihn mit Feuer verbrennen und sie beide auch, dass kein Laster sei unter euch. Wenn jemand beim Vieh liegt, der soll des Todes sterben, und das Vieh soll man erwürgen. Wenn ein Weib sich irgend zu einem Vieh tut, das sie mit ihm zu schaffen hat, die sollst du töten, und das Vieh auch. Des Todes sollen sie sterben, ihr Blut sei auf ihnen. Wenn jemand seine Schwester nimmt, seines Vaters Tochter oder seiner Mutter Tochter, und ihre Scham beschauet, und sie wieder seine Scham, das ist eine Blutschande. Sie sollen ausgerottet werden vor den Leuten ihres Volks, denn er hat seine Schwester Scham entblößet. Er soll seine Missetat tragen. Wenn ein Mann beim Weibe schläft zur Zeit ihrer Krankheit und entblößet ihre Scham und deckt ihren Brunnen auf und sie entblößet den Brunnen ihres Bluts, die sollen beide aus ihrem Volk gerottet werden. Deiner Mutterschwester Scham und deines Vaters Schwester Scham sollst du nicht blößen. Denn ein solcher hat seine nächste Blutsfreundin aufgedeckt, und sie sollen ihre Missetat tragen. Wenn jemand bei seines Vaters Bruders Weibe schläft, der hat seines Vetters Scham geblößet. Sie sollen ihre Sünde tragen, ohne Kinder sollen sie sterben. Wenn jemand seines Bruders Weib nimmt, das ist eine schändliche Tat, die sollen ohne Kinder sein, darum, dass er hat seines Bruders Scham geblößet. So haltet nun alle meine Satzungen und meine Rechte und tut danach, auf dass euch nicht das Land ausspeie, darein ich euch führe, dass ihr darinnen wohnet. Und wandelt nicht in den Satzungen der Heiden, die ich vor euch her werde ausstoßen, denn solches alles haben sie getan, und ich habe ein Gräuel an ihnen gehabt. Euch aber sage ich, ihr sollt jener Land besitzen, denn ich will euch ein Land zum Erbe geben, darinnen Milch und Honig fließet. Ich bin der Herr, euer Gott, der euch von den Völkern abgesondert hat. Dass ihr auch absondern sollt das reine Vieh vom Unreinen und unreine Vögel von den Reinen und eure Seele nicht verunreiniget am Vieh, an Vögeln und an allem, das auf Erden kriechet, das ich euch abgesondert habe, dass es unrein sei. Darum sollt ihr mir heilig sein, denn ich, der Herr, bin heilig, der euch abgesondert hat von den Völkern, dass ihr mein wäret. Wenn ein Mann oder Weib ein Wahrsager oder Zeichendeuter sein wird, die sollen des Todes sterben, man soll sie steinigen, ihr Blut sei auf ihnen. Und der Herr sprach zu Mose: Sage den Priestern, Aarons Söhnen, und sprich zu ihnen: Ein Priester soll sich an keinem Toten seines Volks verunreinigen, ohne an seinem Blutsfreunde, der ihm am nächsten angehöret, als an seiner Mutter, an seinem Vater, an seinem Sohne, an seiner Tochter, an seinem Bruder und an seiner Schwester, die noch eine Jungfrau und noch bei ihm ist und keines Mannes Weib gewesen ist, an der mag er sich verunreinigen. Sonst soll er sich nicht verunreinigen an irgendeinem, der ihm zugehöret unter seinem Volk, dass er sich entheilige. Er soll auch keine Platte machen auf seinem Haupt, noch seinen Bart abscheren und an seinem Leibe kein Mal fetzen. Sie sollen ihrem Gott heilig sein und nicht entheiligen den Namen ihres Gottes, denn sie opfern des Herrn Opfer, das Brot ihres Gottes, darum sollen sie heilig sein. Sie sollen keine Hure nehmen, noch keine Geschwächte, oder die von ihrem Manne verstoßen ist, denn er ist heilig seinem Gott. Darum sollst du ihn heilig halten, denn er opfert das Brot deines Gottes. Er soll dir heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, der euch heiliget. Wenn eines Priesters Tochter anfängt zu huren, die soll man mit Feuer verbrennen, denn sie hat ihren Vater geschändet. Welcher Hohepriester ist unter seinen Brüdern, auf des Haupt das Salböl gegossen und seine Hand gefüllet ist, dass er angezogen würde mit den Kleidern, der soll sein Haupt nicht blößen und seine Kleider nicht zerschneiden und soll zu keinem Toten kommen und soll sich weder über Vater noch über Mutter verunreinigen. Aus dem Heiligtum soll er nicht gehen, dass er nicht entheilige das Heiligtum seines Gottes. Denn die heilige Krone, das Salböl seines Gottes ist auf ihm. Ich bin der Herr. Eine Jungfrau soll er zum Weibe nehmen. Aber keine Witwe, noch Verstoßene, noch Geschwächte, noch Hure, sondern eine Jungfrau seines Volks soll er zum Weibe nehmen, auf dass er nicht seinen Samen entheilige unter seinem Volk, denn ich bin der Herr, der ihn heiliget. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Rede mit Aaron und sprich: Wenn an jemand deines Samens in euren Geschlechtern ein Fehler ist, der soll nicht herzutreten, dass er das Brot seines Gottes opfere. Denn keiner, an dem ein Fehler ist, soll herzutreten. Er sei blind, lahm, mit einer seltsamen Nase, mit ungewöhnlichem Gliede, oder der an einem Fuß oder Hand gebrechlich ist, oder höckericht ist, oder ein Fell auf dem Auge hat, oder scheel ist, oder grindigt, oder schabigt, oder der gebrochen ist. Welcher nun von Aarons, des Priesters Samen, einen Fehler an sich hat, der soll nicht herzutreten zu opfern die Opfer des Herrn, denn er hat einen Fehler, darum soll er zu den Broten seines Gottes nicht nahen, dass er sie opfere. Doch soll er das Brot seines Gottes essen, beides von dem Heiligen und vom Allerheiligsten. Aber doch zum Vorhang soll er nicht kommen, noch zum Altar nahen, weil der Fehler an ihm ist, dass er nicht entheilige mein Heiligtum, denn ich bin der Herr, der sie heiliget. Und Mose redete solches zu Aaron und zu seinen Söhnen und zu allen Kindern Israels. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Sage Aaron und seinen Söhnen, dass sie sich enthalten von dem Heiligen der Kinder Israels, welches sie mir heiligen, und meinen heiligen Namen nicht entheiligen, denn ich bin der Herr. So sage nun ihnen auf ihre Nachkommen: Welcher eures Samen herzutritt zu dem Heiligen, dass die Kinder Israels dem Herrn heiligen, und verunreiniget sich also über demselben, des Seele soll ausgerottet werden von meinem Antlitz, denn ich bin der Herr. Welcher des Samens Aarons aussätzig ist oder einen Fluss hat, der soll nicht essen von dem Heiligen, bis er rein werde. Wer etwa einen unreinen Leib anrühret, oder welchem der Same entgehet im Schlaf, und welcher irgendein Gewürm anrühret, das ihm unrein ist, oder einen Menschen, der ihm unrein ist, und alles, was ihn verunreiniget. Welche Seele der eines anrühret, die ist unrein bis auf den Abend und soll von dem Heiligen nicht essen, sondern soll zuvor seinen Leib mit Wasser baden. Und wenn die Sonne untergegangen und er rein geworden ist, dann mag er davon essen, denn es ist seine Nahrung. Ein Aas und was von wilden Tieren zerrissen ist, soll er nicht essen, auf dass er nicht unrein daran werde, denn ich bin der Herr. Darum sollen sie meine Sätze halten, dass sie nicht Sünde auf sich laden und daran sterben, wenn sie sich entheiligen, denn ich bin der Herr, der sie heiliget. Kein anderer soll von dem Heiligen essen, noch des Priesters Hausgenoss, noch Tagelöhner. Wenn aber der Priester eine Seele um sein Geld kaufet, der mag davon essen, und was ihm in seinem Hause geboren wird, das mag auch von seinem Brot essen. Wenn aber des Priesters Tochter eines fremden Weibe wird, die soll nicht von der heiligen Hebe essen. Wird sie aber eine Witwe oder ausgestoßen und hat keinen Samen und kommt wieder zu ihres Vaters Hause, so soll sie essen von ihres Vaters Brot, als da sie noch eine Magd war. Aber kein Fremdling soll davon essen. Wer es versiert und sonst von dem Heiligen isset, der soll das fünfte Teil dazu tun und dem Priester geben, samt den Heiligen. Auf dass sie nicht entheiligen das Heilige der Kinder Israels, dass sie dem Herrn heben. Auf dass sie sich nicht mit Missetat und Schuld beladen, wenn sie ihr Geheiligtes essen. Denn ich bin der Herr, der sie heiliget. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Sage Aaron und seinen Söhnen und allen Kindern Israels: Welcher Israeliter oder Fremdling in Israel sein Opfer tun will, es sei irgend ihr Gelübde oder von freiem Willen, dass sie dem Herrn ein Brandopfer tun wollen, das ihm von euch angenehm sei, das soll ein Männlein und ohne Wandel sein, von Rindern oder Lämmern oder Ziegen. Alles, was einen Fehler hat, sollt ihr nicht opfern, denn es wird für euch nicht angenehm sein. Und wer ein Dankopfer dem Herrn tun will, ein sonderliches Gelübde oder von freiem Willen, von Rindern oder Schafen, das soll ohne Wandel sein, dass es angenehm sei, es soll keinen Fehler haben. Ist es blind oder gebrechlich oder geschlagen oder dürre oder räudigt oder schabigt, so sollt ihr solches dem Herrn nicht opfern und davon kein Opfer geben auf den Altar des Herrn. Einen Ochsen oder Schaf, das ungewöhnliche Glieder oder wandelbare Glieder hat, magst du von freiem Willen opfern, aber angenehm mag's nicht sein zum Gelübde. Du sollst auch dem Herrn kein zerstoßenes oder zerriebenes oder zerrissenes oder das verwundet ist opfern und sollt in eurem Lande solches nicht tun. Du sollst auch solcher keins von eines Fremdlings Hand neben dem Brot eures Gottes opfern, denn es taugt nicht und hat einen Fehler, darum wird es nicht angenehm sein für euch. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Wenn ein Ochse oder Lamm oder Ziege geboren ist, so soll es 7 Tage bei seiner Mutter sein und am 8. Tage, und danach mag man's dem Herrn opfern, so ist es angenehm. Es sei ein Ochse oder Lamm, so soll man's nicht mit seinem Jungen auf einen Tag schlachten. Wenn ihr aber wollt dem Herrn ein Lobopfer tun, das für euch angenehm sei, so sollt ihr's desselben Tages essen und sollt nichts übrig bis auf den Morgen behalten, denn ich bin der Herr. Darum haltet meine Gebote und tut danach, denn ich bin der Herr. Dass ihr meinen heiligen Namen nicht entheiliget und ich geheiliget werde unter den Kindern Israels, denn ich bin der Herr, der euch heiliget, der euch aus Ägyptenland geführet hat, dass ich euer Gott wäre, ich der Herr.